Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Es ist Donnerstag, Zeit auf die neuen Filmstarts zu blicken dieser Woche mit Filmkritikerin Anke Lewicke. Guten Morgen. Guten Morgen. Gleich zwei Filme, die heute in die Kinos kommen, interessieren sich für die US-amerikanische Politik. Da ist zum einen der neue Dokumentarfilm Fahrenheit 11/9. Da beschäftigt sich Michael Moore mit dem amtierenden US-Präsidenten, mit Donald Trump und wie es überhaupt zu dessen Wahl kommen konnte. At 2:29 a.m. on 11/9/16, our new leader's image was projected onto the Empire State Building. How the fuck did this happen? Wie zum Teufel konnte das passieren, fragt sich Michael Moore, dass Donald Trump am 9. November 9/11/2016 Präsident wurde. Anke Lewicke, findet er eine Antwort darauf? Ach, Antworten sind vielleicht zu viel gesagt, aber er gibt so, ja, wie es seine Art ist, so wuchtige Denkanstöße. Und wie immer arbeitet er mit selbstgeführten Interviews, Archivmaterial und Nachrichtenbilder, die er wie immer sehr schnell montiert. Also es ist schon eine Hülle an Informationen, die man bekommt. Und zunächst geht es einmal wieder mehr los, so mit der Rolle der Presse. Wir wissen natürlich, am Anfang haben sie sich alle über Trump lustig gemacht, aber als er dann Kandidat wurde, haben sie ihn eben immer eingeladen, weil er hat die Quote gebracht. Und dann sieht man wieder Interviews, wie er sich eigentlich über die Presse lustig macht, wie er die damals in der Hand hatte. Und die Presse hat das einfach alles mit sich geschehen lassen. Das ist eines. Dann geht es um David Burns, den linken Präsidentschaftskandidat der Demokraten, wie der einfach von dem Machtapparat von Hillary Clinton einfach ausgeschaltet wurde. Also da macht er auch noch mal was auf, wo man gerne recherchieren würde. Und dann geht es eigentlich um das Versagen der ganzen demokratischen Präsidenten, die, wie er sagt, immer nur den Kompromiss gesucht hat. Da gibt es einen super Zusammenschnitt, wo immer nur das Wort Kompromiss fällt. Und das weist er dann aber auch nach. Also er zeigt eben, wie sie sich eben so immer der Wirtschaft gebeugt haben, nimmt dann die Beispiele von Bill Clinton, der eben diese Lockerung an der Wall Street eingeführt hat. So geht es eben die ganze Zeit und er macht eigentlich so ein Panorama auf, wie es zu dieser großen politischen Frustration kommen konnte, zu diesen vielen Nichtwählern und ja, zu den Menschen, die sich eigentlich von der Politik übersehen fühlen. Gibt ja durchaus Leute, die sagen, kennst du einen Michael Moore-Film, kennst du alle? Hat sich die Art und Weise, wie er seine Filme aufbaut, also mit sich selbst, auch als investigativen und offensiven Reporter, nicht auch ein wenig überholt? Nee, finde ich überhaupt nicht. Also dieses Mal ist er auch ein bisschen zurückgenommener, weniger polemisch. Es gibt so einen Zusammenschnitt, da montiert er eben den Aufstieg von Trump zusammen mit dem Aufstieg von Adolf Hitler. Das wird dann ein bisschen banal, da macht er es sich zu leicht. Aber wenn er sich dann selbst wieder so als seine eigene Waffe einbringt, dann ist das auch schon großartig. Es geht um Flint, seinen Heimatort. Dort gibt es einen großen Umweltskandal, verursacht von der Politik und Profitgier. Und es geht eben um verbleites Wasser. Dieses Wasser nimmt er, füllt ihn in einen Wassertank und fährt damit zu dem Gouverneur, der das alles zu verantworten hat, und gießt eben mit diesem Wassertank die Blumen. Das finde ich mal eine schöne politische Aktion. Davon hätte ich noch gerne mehr gesehen. Und am Ende kommt dann doch wieder so ein bisschen der Patriot Michael Moore durch. Da solidarisiert er sich mit den ganzen jungen Menschen, die eben gegen die Waffengesetze auf die Straße gehen, und in denen sieht er dann eben auch die Hoffnungsträger und Trägerinnen Amerikas. Also er glaubt eigentlich immer noch auch an die Idee Amerika. Fahrenheit 11/9, so heißt dieser Film. Der zweite Film, über den wir sprechen, der Spitzenkandidat. Da geht es um einen Mann, der 88 für die Demokraten gegen George W. Bush angetreten ist, Gary Hart. Was ist an dieser Affäre so interessant? Naja, bleiben wir nochmal bei Michael Moore. Der zeigt natürlich auch, wie Donald Trump eben immer seine Tochter anfasst, so richtig übergriffig, sagt auch, oh, wenn sie nicht meine Tochter wäre, dann würde ich auch Sex mit ihr haben. Und hier geht es eben um Gary Hunt, dem eine angebliche Affäre eben zum Opfer gefallen ist. Und es geht eben um eine veränderte Medienlandschaft, um eine Medienlandschaft, um Journalisten, die nicht mehr den Unterschied machen zwischen Politik und Privatsphäre und die diesem Politiker regelrecht auflauern. Okay, Sie sagten, wir müssen uns messen lassen. Ich weiß, was ich gesagt habe. An den höchsten Ansprüchen an Anstand und Moral. Warum stehen wir dann hier? Warum stehen wir an einem Samstagabend nachts in einem Hinterhof? Sie sind uns eine Erklärung schuldig, finden Sie nicht? Entschuldig? Sie streiten ab, was Sie mit eigenen Augen gesehen das haben. Das Einzige, was ich abstreite, ist, dass Ihnen das Recht zusteht, mir diese Fragen zu stellen. Sie sind Präsidentschaftskandidat. Dessen bin ich mir bewusst. Das steht in der Zeitung. Sind Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst? Ich bin mir meiner Verantwortung sehr bewusst. Kennen Sie Ihre? Ja, also es geht um einen Politiker, der sich nicht beugen will, der einfach sagt, meine Privatsphäre bleibt meine Privatsphäre. Das geht, wenn ich eine Affäre gehabt hätte, nur meine Frau und mich was an. Dann geht es eben um diese Journalisten, die wie Wall Street damals einfach, also bei Watergate, investieren und gar nicht mehr darüber nachdenken, was sie mit diesem Skandal überhaupt bewirken wollen. Das ist so eine Ebene, aber warum mir der Film so richtig gut gefallen hat, ist, dass er die Textur der 80er Jahre aufgreift und einfach in diesen Präsidentschaftswahlkampf reingeht, in diesen ganzen Flow, in die Hotelzimmer, dass man eben als Zuschauerin immer mitten Mang ist, dass man da richtig so einen Eindruck bekommt von diesem ganzen Apparat, der da im Gange ist. Und das kriegt der Regisseur Jason Reitman wirklich richtig gut hin. Der Spitzenkandidat, so heißt der Film, der andere Fahrenheit 11.9, zwei Filme der Woche, vorgestellt von Anke Lewicke. Besten Dank. Und zu sehen hoffentlich auch in einem Lichtspieltheater in Ihrer Nähe.